hab mir eigentlich vorgenommen, diesen Text ja nicht mehr zu schreiben. Doch ich hoffe, du kannst mich irgendwie noch leiden. Ich hab viel Kacke gemacht, das weiß ich auch. Ich mach nicht nur für Terror, nein, so heiß ich auch, da scheiß ich drauf. Tja, das hätte ich früher gesagt. Doch jetzt, wo mich Tag für Tag die Reue plagt, mach ich mir Gedanken, was ich für einen kranken Idiot imitiert hab. Geblendet vom Blanken, Neid auf die Erfolgreichen, weil ich so sein wollte wie sie. Vergaß, wo ich herkomm, vergaß wie wir beide schon als junge Teenies abgefahren sind. Das war echt der absolute Wahnsinn. Du hattest schon ein Auto, da war ich erst 16. Wir machten alles durch, ob Glücks- oder Pechsträhnen. Und jetzt kennen wir uns fast nicht mehr, denn der Schlüssel dieser Freundschaft passt nicht mehr. Bis ans Ende der Welt, wo kein Regen mehr fällt. Bis ans Ende der Welt. Bis ans Ende der Welt. Bis ans Ende der Welt. Ich dachte immer, ach, das wird schon klappen, doch ich hab mich vertan. Ich weiß, ne Entschuldigung ist jetzt ganz schön arm, doch ich fühl mich schlecht, Mann, echt, Mann. Glaub mir und das auch völlig zu Recht, Mann, du warst immer super korrekt zu mir. Ich hab mich meistens vor meinen Eltern versteckt bei dir, denn ich durfte zu der Zeit noch nicht so lang abends raus. Und immer als wir bei dir rumhingen, kam ich nicht mehr nach Haus. Das gab immer ne ganze Menge Ärger. Doch das alles ist jetzt auch schon lange her, tja. Warum war ich nur so egoistisch? An deiner Stelle hätte ich schon viel früher verpiss dich zu mir gesagt, denn ich war echt nicht mich selbst. Ich weiß ganz genau, was du heute vor mir hältst. Siehst du mich, gehst du jetzt einfach an mir vorbei, schaust auf den Boden und sagst nicht mehr hi. Bis ans Ende der Welt, wo kein Regen mehr fällt. Bis ans Ende der Welt. Bis ans Ende der Welt, wo nur Ewigkeit zählt. Bis ans Ende der Welt. Ich hab ein für alle Mal aus meinen Fehlern gelernt. Hab viel zu viel von Ruhm und dem großen Geld geschwärmt. Ich war nur unterwegs und hab irgendwie vergessen, dass da noch wer ist, musste immer abstressen. Doch das tut mir leid, Mann, du weißt Bescheid, Mann. Viele haben mich auch verspottet, nur aus blödem Neid. Dann hab ich mich zurückgezogen und dich im Stich gelassen. Und jetzt steh ich hier allein und kann's nicht fassen. Bis ans Ende der Welt. Ans Ende der Welt. Bis ans